In 80 Tagen um die Welt. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Jules Verne. Zweiter Teil. Während sich das Unglück über seinen Kopf zusammenbraute, unternahm Mr. Fogg mit Miss Aouda einen Spaziergang durch die Stadt, um Kleider und viele andere Dinge für seine Begleiterin zu besorgen. Dieser Schal hier, Miss Aouda, würde vorzüglich zu Ihrem Haar passen. Ach, Mr. Fogg. Den nehmen wir. Oh, Sie sind so großzügig, Mr. Fogg. Und dazu diese Tasche. Das kann ich nicht annehmen, Mr. Fogg. Und zu dieser Tasche dieses Kleid. Ja, aber Mr. Fogg, das alles für mich. Auch noch dieses wunderschöne Kleid. Das erst durch Sie seinen Glanz erhält, Miss Aouda. Aber wie kommen Sie dazu, Mr. Fogg? Nun ja, weil es... Ja? Weil? Wir jetzt zurück zum Hotel müssen. So blieb nach dem gemeinsamen Abendessen Miss Aouda nichts anderes übrig, als sich in ihr Zimmer zurückzuziehen und ganz allein ihre schönen Neuerwerbungen zu bewundern. Mr. Fogg hingegen vertiefte sich endlich wieder einmal in die Lektüre der Times und der Illustrated London News. Und da die Abreise ja erst für morgen vorgesehen war, beunruhigte ihn das Fernbleiben Passepartouts in keiner Weise. Am nächsten Morgen jedoch war Passepartout noch immer nicht erschienen. Mr. Fogg war zwar verwundert, verzog aber keine Miene und ließ sich und Miss Aouda zum Hafen bringen. Wo er allerdings erfahren musste, dass die Carnatic bereits am Vorabend ausgelaufen war. Das ist ja entsetzlich. Ein kleiner Zwischenfall, Miss Aouda, nichts weiter. Passepartout? Wo bleibt nur Passepartout? Nun, wir werden sehen. Gestatten Sie, Sir? Bitte? Aber sind Sie nicht gestern mit der Rangoon hier angekommen? Ja, Sir, aber ich hatte nicht die Ehre. Pardon? Aber ich hatte angenommen, hier Ihren Diener antreffen zu können. Wissen Sie, wo er sich aufhält? Tja, ist er denn nicht bei Ihnen? Nein, wir haben ihn seit gestern nicht mehr gesehen. Er wird doch nicht ohne uns mit der Carnatic abgefahren sein. Wollten Sie denn auch mit dem Schiff fahren? Ja, Sir. Ich ja auch mit dem. Sie können sich vorstellen, wie enttäuscht ich bin. Die Carnatic ist 12 Stunden früher als geplant ausgelaufen, da die Reparatur bereits gestern abgeschlossen werden konnte. Und stellen Sie sich vor, man hat niemand davon benachrichtigt. Und der nächste Dampfer nach Yokohama, der fährt erst wieder in 8 Tagen. Aber wie mir scheint, gibt es im Hongkonger Hafen noch andere Schiffe außer der Carnatic. Kommen Sie, Miss Aouda. Und Mr. Fogg bot seiner Begleiterin seinen Arm an. Oh, das wird nicht leicht sein, ein Schiff zu finden. Nach etwa 3 Stunden vergeblicher Suche sprach ihn weit draußen am Kai ein Lotse an. Suchen der Herr vielleicht ein Schiff? Oh, dem Himmel sei Dank ein Engländer. Haben Sie denn eines, das sofort auslaufen kann? Ja, mein Lotsenboot. Das ist das beste Boot von allen hier im Hafen. Und ist es schnell? 8 bis 9 Meilen schafft es. Sie werden sehen, Sie werden zufrieden sein. Haben wir eine kleine Spazierfahrt vor? Wir möchten nach Yokohama. Wohin? Yokohama. Sie belegen wohl zu scherzen, oder? Ich habe die Abfahrt der Carnatic versäumt und muss spätestens am 14. November in Yokohama sein, um dort das Dampfschiff nach San Francisco zu erreichen. Das tut mir leid, aber das ist undenkbar. Das geht nicht. Ich biete Ihnen 100 Pfund Sterling pro Tag, sowie eine Prämie von 200 Pfund, wenn wir rechtzeitig Yokohama erreicht haben. Ist das wirklich Ihr Ernst? Mein voller Ernst. Der Lotse schaute aufs Meer hinaus. Er war sich offenbar uneins, ob er das viele Geld verdienen oder lieber auf diese gefährliche Fahrt verzichten sollte. Detective Fix, der Mr. Fogg und Miss Aouda auf Schritt und Tritt gefolgt war, befürchtete das Schlimmste. Werden Sie auch keine Angst vor dieser Fahrt haben, Madam? Nicht in Ihrer Begleitung, lieber Mr. Fogg. Nun, Mister? Das Risiko ist zu groß. Für meine Männer, für mich und auch für Sie und Madame. Das Schiff ist für so eine Reise zu klein, noch dazu in dieser Jahreszeit. Und im Übrigen würden wir niemals rechtzeitig ankommen. Es sind 1700 Meilen von Hongkong nach Yokohama. Sie übertreiben. Es sind genau 1655. Wenn das ein Unterschied wäre. Aber ich könnte Ihnen vielleicht einen anderen Vorschlag machen. Und der wäre? Wenn man nach Nagasaki, dem südlichsten Punkt Japans, fahren würde, das sind 1100 Meilen. Oder sogar nur nach Shanghai, das sind 800 Meilen von hier. Man würde nahe der chinesischen Küste bleiben und könnte die Strömung nach Norden ausnützen. Ich sagte doch, ich muss das Dampfschiff nach San Francisco erreichen. Es geht ab Yokohama und nicht ab Nagasaki oder Shanghai. Das Schiff nach San Francisco legt in Yokohama an, aber davor auch in Nagasaki. Und sein Ausgangshafen ist Shanghai. Sind Sie sich da ganz sicher? Hundertprozentig. Und wann fährt das Schiff von Shanghai ab? Am 11. November um 7 Uhr abends. Wir haben also 4 Tage Zeit. Das sind 96 Stunden. Wenn wir 8 Meilen die Stunde rechnen und der Wind auf Südost steht, das Meer ruhig bleibt, dann dürften wir die 800 Meilen nach Shanghai rechtzeitig schaffen. Und wann könnten wir? In einer Stunde. Abgemacht. Sind Sie der Eigentümer des Schiffes? Ja, ich, John Barnsby, bin Eigentümer der Tankardeer. Möchten Sie eine Anzahlung? Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Hier sind 200 Pfund. Ach, übrigens, Sir, treten Sie doch ruhig näher. Wenn Sie uns schon gefolgt sind, möchten Sie sich vielleicht uns anschließen? Sehr großzügig, Sir. Stellen Sie sich vor, soeben wollte ich Sie danach fragen. Gut, in einer halben Stunde treffen wir uns an Bord. Aber dieser arme junge Mann, Passepartout! Ich werde tun, was ich kann. Während sich Detective Fix voll verzweifelter Wut auf das Lotsenschiff begab, ging Mr. Falk in Begleitung von Miss Aouda zum Büro der Hafenpolizei, um dort eine Personenbeschreibung seines Dieners anzugeben und genügend Geld für dessen Heimreise zu hinterlegen. Dasselbe tat er im französischen Konsulat. Pünktlich um 3 Uhr war die Tankardeer mit ihrer gesamten Besatzung, die aus dem Kapitän und 4 Seeleuten bestand, und dem nötigen Proviant klar zum Auslaufen. 10 Minuten später wurden die Segel gesetzt. Die Passagiere hatten es sich an Deck zurechtgemacht. Miss Aouda warf noch einen letzten Blick nach dem Hafen, in der Hoffnung, Passepartout vielleicht doch noch auftauchen zu sehen. Doch umsonst. Bald war das offene Meer erreicht. Ich muss wohl nicht betonen, Mr. Barnsby, dass wir in höchster Eile sind. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Wir haben alle Segel gesetzt, die uns der Wind erlaubt. Sie sind der Fachmann, nicht ich. Ich vertraue Ihnen voll und ganz. Wie ein alter Seebär stand Phileas Fogg aufrecht und breitbeinig an Deck und blickte wagemutig auf die wogende See hinaus. Miss Aouda saß am Heck und sah auf den durch die Dämmerung dunkel gefärbten Ozean. Detective Fix hielt sich am Bug auf und war in Gedanken versunken. Bald brach die Nacht herein und gegen Mitternacht zogen sich die drei in ihre Kabinen zurück. Am nächsten Morgen, also dem 8. November, die Tankardeer hatte bereits über 100 Meilen zurückgelegt, verspürte Detective Fix den Drang, mit Mr. Falk unter 4 Augen zu reden. Sir, Sie waren so freundlich, mir die Mitreise auf dem von Ihnen gemieteten Schiff anzubieten. Meine finanziellen Mittel erlauben mir zwar keine so großzügigen Ausgaben, jedoch möchte ich meinen kleinen Anteil... Lassen wir das. Doch. Darauf bestehe ich. Nein, Sir, das ist ein Teil meiner Gesamtausgaben. Nun gut, wenn Sie meinen, Mr. Fogg. Detective Fix begab sich zum Bug, legte sich in einen Liegestuhl und sprach den ganzen Tag kein Wort mehr. Das Schiff kam gut voran und bis zum Abend hatte man eine Strecke von 250 Meilen zurückgelegt. Am nächsten Morgen fuhr die Tankardeer die Straße von Formosa ein und überquerte den Wendekreis des Krebses. Der Wind jedoch wurde stärker. Es sah nach einem Sturm aus. Darf ich ganz offen zu Ihnen sein, Sir? Selbstverständlich, Mr. Bunt. Es wird gewaltigen Sturm geben. Von Norden oder Süden? Aus Süden. Das ist ein Taifun, der auf uns zukommt. Ein Taifun? Aus Süden? Nicht schlecht. Der wird uns in die gewünschte Richtung noch schneller bringen. Wenn Sie das so sehen, habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Segel einholen! Krachen festlegen! Luken dicht! Nur ein einziges Focksegel aus starker Leinwand blieb gehisst. Gegen 8 Uhr abends brach ein Unwetter mit Sturm und Regengüssen auf die Tankardeer nieder. Das kleine Schiff wurde wie eine Feder vom Sturm getrieben. Es schoss am Ozean dahin Richtung Norden. Gegen Mitternacht wuchs die Wucht des Unwetters noch. Sir, ich glaube, wir sollten einen Hafen anlaufen und Schutz suchen. Sicherlich, nämlich den von Shanghai. Shanghai, Sir! Shanghai! Aber natürlich Shanghai! Sie haben durchaus recht! Unsere Fahrt geht nach Shanghai! Der neue Morgen brach an und immer noch wütete das Unwetter mit schrecklichster Gewalt. Gegen Mittag ließ es zum Glück allmählich nach, sodass sich die Passagiere und die Mannschaft endlich ein wenig erholen und wenigstens eine Mahlzeit zu sich nehmen konnten. Am Morgen des 11. November wurde fern am Horizont die Küste gesichtet. Bis Shanghai sind es keine 100 Meilen mehr. Wir müssen am Abend im Hafen sein, um das Dampfschiff nach Yokohama zu erreichen. Es sind noch 45 Meilen. Die See wird ruhiger. Alle Segel setzen! Gegen 7 Uhr abends waren es immer noch 3 Meilen. Doch da tauchte am Horizont eine schwarze Rauchsäule auf. Der Dampfer nach Yokohama war pünktlich ausgelaufen. Verflucht! Verdammt! Und verflucht noch einmal! Signale geben! Wie Sie wollen! Kanone fertig machen! Am Bug der Tankadere stand eine kleine Kanone, mit der bei dichtem Nebel Warnschüsse abgegeben werden konnten. Notflagge! Sie wurde geladen. Die Flagge auf Halbmast! Der Lotse hielt den brennenden Kienspan an die Zündschnur. Feuer! Und tatsächlich, die Kanone der Tankadere wurde auf dem nach Yokohama auslaufenden Dampfer gehört. Und Mr. Ford konnte mit Miss Aouda und Mr. Fix an Bord kommen. Am 14. November kam man planmäßig in Yokohama an. Und Mr. Ford begab sich mit Miss Aouda sofort an Bord der Carnatic, wo er zur großen Freude seiner Begleiterin und womöglich auch zu seiner eigenen, was er aber nicht zeigte, erfahren konnte, dass ein Franzose namens Passepartout Passagier gewesen und am Abend zuvor in Yokohama angekommen war. Wie das, werden Sie sich fragen. Nun, sehr einfach. Als die Carnatic eine Woche zuvor am 7. November nach beendeten Reparaturen ausgelaufen war, war den Matrosen am nächsten Morgen ein Passagier aufgefallen, der mit stumpfem Blick, wankenden Schritten und zerzaustem Haar aus der zweiten Klasse an Deck kam und unsicher auf einer Taurolle Platz nahm. Hey Mann, da können Sie nicht sitzen. Ist Ihnen nicht gut? Ich muss einen gewaltigen Rausch gehabt haben. Das wird nur mein Herr dazu sagen. Ich muss mich bei ihm entschuldigen. Passepartout gelangte mit Mühe zur ersten Klasse, da seine schwachen Beine immer wieder nachgaben. Unter den Passagieren hier... Was fällt Ihnen ein? Verzeihen Sie bitte. ...konnte er jedoch weder seinen Herrn noch dessen schöne Begleiterin ausfindig machen. Also stieg er zum Salon hinunter. Und als er auch hier seinen Herrn nicht finden konnte, wandte er sich an den Zahlmeister. Entschuldigen Sie, aber können Sie mir sagen, welche Kabine Mr. Fogg hat? Nein, ein Mr. Fogg ist nicht an Bord. Es handelt sich um einen Gentleman. Groß, sehr zurückhaltend, mit braunem, welligen Haar und einem Backenbart. In seiner Begleitung befindet sich eine junge, hübsche Dame. Auch diese junge Dame ist nicht an Bord. Hier, die Passagierliste. Sehen Sie selber die leeren Stellen, wenn Sie mir nicht glauben. Sie haben gebucht und sind nicht erschienen. Fogg, keine Miss Aouda. Sagen Sie, bin ich denn überhaupt auf der Carnatic? Das möchte ich meinen. Und auf dem Weg nach Yokohama? Ja, zum Teufel, auf der Carnatic, auf der Fahrt nach Yokohama. Da traf es Passepartout wie ein Donnerschlag. Und er fiel rücklings in einen Sessel. Oh, mon Dieu! Ich hätte es meinem Herrn die verfrühte Abfahrt der Carnatic melden sollen und ich habe es nicht getan. Es ist also meine Schuld, dass mein Herr und Miss Aouda den Dampfer nach Yokohama verpasst haben. Er wird seine Wette verlieren. Und ich, Ich bin schuld. Auf dem Weg nach Japan mit leeren Taschen und Schuld am Ruin meines Herrn. Mr. Passepartout, wie ich annehme. Wenigstens ist Ihre Überfahrt bezahlt. Kabine 17, der Herr. Der, jedenfalls was Kost und Quartier anlangte, sorgenfreie Zustand endete freilich, als die Carnatic am 13. November in den Hafen von Yokohama einlief. Vom Zufall geführt, ließ sich Passepartout durch die Stadt treiben. Die Nacht verbrachte er zusammengerollt in einem dunklen Hauswinkel, wo er am nächsten Morgen halb verhungert, aber unversehrt aufwachte. Während er noch nachdachte, wie er zu Geld kommen könne, um den bohrenden Hunger zu stillen, fiel sein Blick auf ein Plakat, das ein Clown durch die Straßen trug. Das wäre doch was für mich. Die Attraktion! Und schon ging er dem Plakatträger nach, der ihn durch die ganze Stadt zum ehrenwerten Mr. Bedjulka und seiner Zirkustruppe führte. Was wollen Sie? Was suchen Sie hier? Ich möchte zu Mr. Bedjulka. Der steht vor Ihnen. Was wollen Sie? Benötigen Sie vielleicht einen Diener? Einen Diener? Ich habe bereits zwei, die gehorsam und treu sind, die mich noch nie im Stich gelassen haben und umsonst für mich arbeiten, wenn ich ihnen nur zu essen gebe. Hier, sehen Sie. Diese, meine beiden Arme, sind meine treuesten Diener. Also können Sie mich zu gar nichts gebrauchen? Nein, zu gar nichts. Und ich wäre so gerne mit Ihnen und Ihrer Truppe gereist. Sie sind Franzose, oder? Ja, ein echter Pariser aus Paris. Da müssen Sie ja Gesichter schneiden können. Ja, was glauben Sie denn? Natürlich können wir Franzosen Gesichter schneiden, aber die Amerikaner können das noch viel besser. Da haben Sie wieder recht. Gut. Wenn ich Sie nicht als Diener brauchen kann, dann vielleicht als Clown. Aber Sie verstehen mich. In Frankreich braucht man die Ausländer als Bossenreißer und im Ausland die Franzosen. Ach, so ist das. Sind Sie kräftig? Immer, wenn ich gegessen habe. Und können Sie singen? Natürlich. Allons au vent de la... Ja, aber können Sie auch im Anstand singen mit einem sich drehenden Kreisel auf der linken Fußsohle und einem Säbel, den Sie auf der rechten Fußsohle balancieren? Ah? Ja, was glauben Sie denn und wie? Dann können Sie bleiben. Sie sind engagiert. Die nächste Vorstellung ist bereits um 3. Sie können unmöglich eine neue Nummer einstudieren. Aber Sie sind ganz zum Schluss dran. Ich nehme Sie in die Menschenpyramide rein. Meine Herrschaften, wir zeigen Ihnen jetzt die berühmte Blumen- und Schmetterlingsnummer. Wir jonglieren mit brennenden Kerzen und zum Höhepunkt der Darbietungen die menschliche Pyramide mit 50 Akrobaten. Sie stützen sich mit ihren Schultern sowie mit ihren Nasen. Doch kaum hatte sich die Menschenpyramide formiert, kam sie auch schon ins Wanken und stürzte wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Das war Passepartouts Schuld. Er hatte seinen Posten verlassen, war über die Rampe in den Zuschauerraum gesprungen und hatte sich vor einem der Zuschauer mit erhobenen Händen auf die Knie geworfen. Oh, mein Herr! Mr. Fogg, mein Herr! Sie? Passepartout? Passepartout? Ja, ja, ich bin es! Oh, das freut mich, Sie wiederzusehen. Die Herrschaften, halt! Beruhigen Sie sich! Ich fordere Schadenersatz! Beruhigen Sie sich! Schadenersatz für die durch diesen da abgebrochene Vorstellung. Ich gebe Ihnen 500 Pfund. Oh! Wie großzügig der Herr! Die Vorstellung geht weiter! Musik zum Finale! Phileas Fogg hatte sich, wie Sie sich denken können, sofort auf die Suche nach seinem Diener gemacht. Jedoch vergeblich. Bis er, um die untröstliche Miss Aouda aufzuheitern, auf den Gedanken verfallen war, die Zirkusvorstellung zu besuchen. Infolge ihres unverhofften Wiedersehens nun konnten sie alle drei gemeinsam mit dem amerikanischen Postschiff General Grant weiterreisen, das um 7 Uhr nach San Francisco ablegte, um planmäßig am 3. Dezember dort einzulaufen. Von den 80 Tagen der Reise waren nun bereits 52 vergangen, sodass ihnen nur noch 28 verblieben, um nach San Francisco und von dort nämlich am 11. Dezember, nach New York zu gelangen, um von dort aus am 20. Dezember bei uns in London einzutreffen. Also sogar einige Stunden vor der vereinbarten Ankunftszeit am 21. Dezember. Detective Fix allerdings war in Yokohamas Tantepede zum englischen Konsulat gestürzt, wo ihm endlich der Haftbefehl gegen Mr. Falk ausgehändigt wurde. Gott sei Dank! Endlich können wir diesen Garner festnehmen. Oh, ich fürchte, das wird nichts. Was soll denn das heißen? Ich rechne mit Ihrer Unterstützung. Das können Sie natürlich. Nur verhaften könnte ich den Herrn nicht. Aber wieso? Es ist Ihre Pflicht. Und auch Sie dürfen diesen Mr. Falk leider nicht festnehmen. Wissen Sie, wie viele Wochen ich... Es tut mir sehr leid. Aber warum? Ganz einfach. Wir befinden uns hier nicht auf englischem Territorium. Aber der Haftbefehl... gilt, soweit die Macht der englischen Krone reicht. Hierher reicht sie leider nicht. So muss ich ihm weiter auf den Fersen bleiben. Wie es scheint, legt er es ja tatsächlich darauf an, nach England zurückzukehren. Und sobald er englischen Boden betritt... Oh, dann darf ich Ihnen heute schon Glück wünschen. Detective Fix ging folglich ebenfalls an Bord der General Grant. Versteckte sich jedoch die ersten Tage in seiner Kabine, um nicht von Passepartout entdeckt zu werden, den er zu seiner großen Überraschung in Begleitung von Mr. Falk gesichtet hatte. Eine volle Woche nach Abfahrt des Dampfers wagte er sich endlich an Deck, wo er sofort Passepartout in die Arme lief. Ah, Mr. Fix, auf diese Gelegenheit habe ich schon lange gewartet. Aber mein Lieber, Sie wollen doch nicht... Ich will nicht, ich werde... Hier der erste Schlag für Ihre freundliche Bewirtung in der Opiumhöhle. Und das war es? Fürs Erste schon. Dann kommen Sie, ich habe was mit Ihnen zu besprechen. Was? Ich soll... Es ist im Interesse Ihres Herrn. Sie haben mich verprügelt, nun gut, sei es drum. Aber jetzt hören Sie mir zu. Bisher war ich ein Gegner von Mr. Falk. In Zukunft jedoch werde ich Ihr Verbündeter sein. Demnach haben Sie endlich begriffen, dass er ein Ehrenmann ist. Keineswegs. Ich halte ihn nach wie vor für einen Dieb. Sie, ich sage Ihnen... Lassen Sie mich ausreden. Solange sich Mr. Falk auf englischem Territorium aufhielt, musste ich versuchen, ihn zurückzuhalten, bis ich den Haftbefehl gegen ihn in Händen hatte. Nun, da er anscheinend wirklich nach England zurückkehren will, werde ich alles dafür tun, ihm sämtliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Denn erst in England wird sich herausstellen, ob Sie der Diener eines Gaunes... oder eines Gentlemen sind. Wir sind doch nun Freunde. Freunde? Nein. Verbündete? Vielleicht. Abgemacht. Am 3. Dezember lief die General Grant um 7 Uhr morgens in die Bucht von San Francisco ein. Phileas Falks Reiseplan stimmte auf die Minute. Da der nächste Zug nach New York erst um 6 Uhr abends abfuhr, ließen sich Phileas Falk, Miss Aouda und Passepartout mit einer Kutsche ins International Hotel bringen. Mr. Falk, wäre es nicht ratsam, ein Dutzend Enfield-Karabiner oder Colts zu kaufen, bevor wir die Eisenbahnfahrt durch ganz Amerika antreten? Angeblich soll es vorkommen, dass Reisende von irgendwelchen wilden Indianern angegriffen oder rausgeraubt werden. Meinen Informationen zufolge, Passepartout, sind diese Zeiten vorüber. Doch wenn Sie unbedingt das Bedürfnis verspüren, sich zu bewaffnen, so tun Sie es. Noch dazu, wo das Waffentragen in Amerika nicht verboten ist. Nach einem üppigen Continental Breakfast machte sich Mr. Falk in Begleitung von Miss Aouda auf den Weg zum englischen Konsulat, um seinen Pass abstempeln zu lassen. Bereits nach 100 Metern begegnete den beiden, wie ganz zufällig, Detective Fix. Oh, Mr. Falk, Miss Aouda. Sie hier in San Francisco? So ein Zufall, dass sich hier unser Weg wieder kreuzt. Sie kamen doch sicher auch mit der General Grant. So ist es, Mr. Fix. Wir sind einander gar nicht an Deck begegnet. Ich fühle mich geehrt, Sie wiederzusehen. Ganz unsererseits. Ich muss weiter nach Europa und ich würde mich sehr freuen, die Reise in so angenehmer Gesellschaft wie der Ihren fortsetzen zu dürfen. Ich sehe keinen Grund, der dagegen spreche. Was ist das für ein Tumult? Ach, wahrscheinlich eine politische Versammlung. Ich denke, wir täten gut daran, einen Umweg zu machen. Hier riskiert man ja, in einer Rauferei zu geraten und auch noch Schläge zu kassieren. Und auch wenn es hierbei vielleicht um Politik geht, Faustschlag bleibt Faustschlag. Und dergleichen sollten wir Miss Aouda nicht zumuten. Aber meinetwegen brauchen wir unseren Stadtbummel nicht zu unterbrechen. Da kam urplötzlich Bewegung in die Menge. Fäuste wurden drohend in die Höhe gehalten. Gellende Schreie waren zu hören. Fahnen wurden geschwenkt, andere zerrissen. Es wäre ratsam, dass wir uns zurückziehen, Sir. Falls diese Auseinandersetzung England betrifft, sind wir womöglich dem Zorn des Volkes ausgesetzt. Ein englischer Staatsbürger hat nämlich... Dieser Riese mit rotem Bart und breiten Schultern scheint der Anführer der Mandyboy-Partei zu sein. Und er kommt direkt auf uns zu. Gehen Sie gefälligst der Dame aus dem Weg. Sie, Yankee. Yankee? Euch Engländer kenne ich. Ihr wollt hier bloß rumschnüffeln. Aber das wird euch gleich vergehen. Sie werden sich sofort entschuldigen. Was soll ich? Hier ist meine Entschuldigung. Er holte mit seiner riesigen Faust aus. Vorsicht! Und hätte Mr. Fogg wahrscheinlich mitten ins Gesicht getroffen, wenn sich nicht Fix dazwischen geworfen hätte. Oh, vielen Dank, Mr. Fix. Na. Und was Sie betrifft, wir sehen uns noch. Wann immer Sie wollen. Wie heißen Sie? Phileas Fogg. Und wie heißen Sie? Colonel Stamp W. Proctor. In diesem Augenblick schlug der Tumult über ihnen zusammen. Fix wurde zu Boden gerissen, tauchte jedoch nach einer Weile mit zerfetzten Kleidern, aber zum Glück ohne ernsthafte Verletzungen, wieder aus der Menschenmenge auf. Ich danke Ihnen, Mr. Fix. Keine Ursache, aber Sir. Kommen Sie mit. Wohin? Zu einem Schneider. Ich denke, wir brauchen neue Kleider. Unsere haben ganz schön was abgekriegt. Eine Stunde später konnten sie, wieder ordentlich gekleidet, ins International Hotel zurückkehren, wo Passepartout bereits seinen Herrn erwartete, 6 Handfeuerwaffen mit automatischer Zündung vor sich auf dem Tisch. Als er Fix im Gefolge seines Herrn erblickte, runzelte er bloß die Stirn. Nach dem Abendessen ließ man sich mit einer Droschke zum Bahnhof bringen. Haben Sie diesen Colonel Proctor noch einmal gesehen, Mr. Fix? Nein, mein Freund. Zum Glück sind wir alle heil und gesund aus dieser bedrohlichen Menschenansammlung herausgekommen. Am besten, wir vergessen das Ganze. Vergessen? Nein, nie. Die Ehre. Ich werde später einmal nach Amerika zurückkommen müssen und ihn ausfindig machen. Ein englischer Staatsbürger darf sich solche Beleidigungen nicht gefallen lassen. 15 Minuten vor 6 traf die Reisegruppe am Bahnhof ein. Train to New York. All aboard. In 7 Tagen hoffte Phileas Fogg in New York zu sein, um am 11. Dezember das Dampfschiff nach Liverpool besteigen zu können. Eine Stunde nach Abfahrt begann es zu schneien, aber es war nur feiner Schnee, der die Fahrt nicht behinderte. Um 8 Uhr kam ein Schaffner und meldete, dass Schlafenszeit sei. Die Sitzlehnen wurden umgeklappt, Kabinen wurden abgetrennt und bald hatte jeder Reisende ein komfortables Schlafabteil für sich allein. Am nächsten Tag um 7 Uhr morgens wurden die Schlafabteile wieder zu einem normalen Waggon umgewandelt. Das war er, der Komfort und Fortschritt der neuen Welt. Hinter Sacramento begann der Anstieg in die Sierra Nevada und die Passagiere konnten durch die Waggonfenster die malerische Berglandschaft bewundern. Hin und wieder war in der Ferne eine riesige, sich langsam und dumpf dahin bewegende Bisonherde zu sehen. Und gegen 3 Uhr nachmittags blockierte eine solche Herde von 10.000 bis 12.000 Bisons die Weiterfahrt des Zuges. Passepartout war so wütend, dass er am liebsten alle seine Revolver auf die Ungeheuer abgefeuert hätte. Was ist das für ein Land, wo ein paar blöde Rindviecher einfach die Züge anhalten dürfen? Sagen Sie mir das! Es dauerte geschlagene 3 Stunden, bis die ganze Bisonherde langsam und gemächlich die Gleise überquert hatte. In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember ging es auf den Great Salt Lake zu, der um 12:30 Uhr mittags erreicht wurde. Von San Francisco aus waren nun 1.350 Kilometer zurückgelegt. Am nächsten Morgen um 7 Uhr hielt der Zug eine Viertelstunde am Bahnhof von Green River. Einige der Reisenden waren ausgestiegen, um sich die Beine zu vertreten. Als Miss Aouda zufällig aus dem Waggonfenster blickte, sah sie Colonel Stamp W. Proctor am Bahnsteig stehen. Mr. Fix, Mr. Passepartout? Da draußen, auf dem Bahnsteig, der sich so unmöglich gegen Mr. Fogg betragen hat. Wie? Dieser vermaledeite Proctor ist hier im Zug? Leise, wecken Sie Mr. Fogg nicht auf. Seien Sie nur ganz ruhig, Madame. Ehe sich dieser Typ mit meinem, mit Mr. Fogg anlegen kann, bekommt er es mit mir zu tun. Und danach bin ich an der Reihe, egal ob es sich dabei um einen Kolonel handelt oder nicht. Ich befürchte nur, dass Mr. Fogg das nicht zulassen wird. Er wollte doch deswegen sogar extra nach Amerika zurückkommen. Wenn er den Colonel entdeckt, werden wir nicht verhindern können, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden kommt. Wir dürfen gar nicht erst zulassen, dass er ihn sieht. Aber wie? Sie haben ganz recht, Madame. Egal, wie die Sache ausgeht, unser Mr. Fogg würde auf alle Fälle Zeit verlieren und dann... Dann würden sich die Herren vom Reformclub die Hände reiben und die Wette gewinnen. 4 Tage noch bis New York. Wir müssen verhindern, dass er diesen Colonel zu Gesicht bekommt. Würden Sie sich denn wirklich mit dem Colonel schlagen? Ich würde alles tun, um Mr. Fogg lebend nach Europa zu bringen. Monsieur Passepartout, ich glaube, ich finde einen Weg, Mr. Fogg im Waggon festzuhalten. Oh, Mr. Fogg erwacht. Sir, die Zeit, die man in so einem Eisenbahnwaggon verbringen muss, vergeht aber wirklich sehr, sehr langsam. Das zieht sich hin. Na gut, aber sie vergeht. Haben Sie sich während der Schifffahrt nicht immer die Zeit mit Whistspiel vertrieben? Natürlich. Nur, hier ist dies nicht möglich. Hier gibt es weder Partner noch Karten. Oh, die Karten könnten wir schon besorgen. In den amerikanischen Zügen kriegt man alles Mögliche zu kaufen. Wenn Sie so freundlich wären, passt. Ich werde schnell Karten besorgen. Und was die Partner angeht, ich weiß nicht, ob Sie mit dem... Ja, natürlich spiele ich Whist, Mr. Fix. Schließlich habe ich eine englische Erziehung genossen. Oh, ein weiterer äußerst sympathischer Zug an Ihnen, Miss Aouda. Ich bilde mir ein, auch ein ganz guter Spieler zu sein. Also wir drei, mit Strohmann. Passepartout suchte den Schaffner auf und kam bald mit 2 neuen kompletten Kartensätzen, Notizblöcken, Spielmarken und einem kleinen Tischchen zurück, sodass man mit dem Kartenspiel beginnen konnte. Um 11 Uhr vormittags wurde die Wasserscheide zwischen den beiden Ozeanen erreicht. Auf einer Höhe von 7.524 Fuß über dem Meeresspiegel ist dies der höchstgelegene Punkt der gesamten Eisenbahnlinie durch die Rocky Mountains. Danach kam man ins nordamerikanische Flachland, das sich bis zum Atlantik erstreckt. Der Schneefall hatte aufgehört, aber es war klirrend kalt geworden. Nach einem guten Mittagessen, das im Waggon aufgetragen wurde, nahmen Mr. Fogg und seine Partner das Kartenspiel wieder auf. Da stand plötzlich breitbeinig Colonel Stamp W. Proctor vor ihnen. Oh, so. Unser Mister aus England versucht anscheinend Whist zu spielen. Wie Sie sehen. Und er spielt sogar aus, und zwar die Pik 10. Was heißt ein Pik? Karo müssen Sie ausspielen, Karo, das soll Whist sein. Ach, Sie verstehen doch überhaupt nichts von diesem Spiel. Vielleicht bin ich in einem anderen Spiel besser. Dann versuchen Sie es doch, die Hanswurst. Miss Aouda war erblasst. Sie ergriff Mr. Fogg am Arm, um ihn zurückzuhalten. Beruhigen Sie sich lieber, Mr. Fogg. Der aber schob ihre Hand sanft beiseite. Passepartout wollte sich auf den Amerikaner stürzen, doch in dem Augenblick erhob sich Detective Fix. Sie vergessen, dass Sie es mit mir zu tun haben, Sir. Mich haben Sie nicht nur beleidigt, sondern sogar geschlagen. Nein, Mr. Fix, das ist ganz allein meine Angelegenheit. Dieser Colonel hat mich nun ein zweites Mal beleidigt und dafür verlange ich Genugtuung von ihm. Wann und wo immer Sie wollen, Sir. Und Sie dürfen sogar die Waffen wählen. Ich bin sehr in Eile, Sir, weil ich auf schnellstem Wege nach Europa muss. Die geringste Verzögerung schadet meinem Unternehmen. Und was soll mich das angehen? Nach unserer Auseinandersetzung in San Francisco habe ich beschlossen, nach Erledigung meiner Geschäfte in Europa, Sie in Amerika wieder aufzusuchen, um diesen Fall zu regeln. Ach nee, was soll ich sagen? Können wir einen Termin in 6 Monaten vereinbaren? Und warum nicht gleich in 6 Jahren? Ich sprach von 6 Monaten. Ich werde pünktlich sein. Das sind doch Ausreden. Nicht als Ausreden. Jetzt oder nie. Gut. Abgemacht. Fahren Sie nach New York? Nein. Nach Chicago? Nein. Nach Omaha? Das geht Sie gar nichts an, wohin ich fahre. Kennen Sie Plum Creek? Nein. Die nächste Station in 1 Stunde. Dort hat der Zug 10 Minuten Aufenthalt. In so 10 Minuten kann man ohne weiteres gut und gern einige Revolverschüsse abgeben. Abgemacht. In Plum Creek steigen wir aus. Nur, dass Sie nicht wieder einsteigen werden. Bitte. Wer weiß, Sir. Bitte, Mr. Fogg. Wer weiß. Sie dürfen das nicht tun. Sie haben mir das Leben gerettet. Jetzt dürfen Sie Ihr eigenes nicht wegen so einem furchtbaren Menschen verspielen. Bitte tun Sie es nicht. Meinetwegen. Beruhigen Sie sich, Miss Aouda. Mir wird nichts passieren. Aber so einem ungehobelten Klotz, verzeihen Sie den Ausdruck, gehört eine Lektion erteilt. Also, wir sollten unsere Whist-Partie fortsetzen. Ja, und hier... Das meine ich auch. Hier, die Pik 10. Und jetzt kommt... Um 11 Uhr kündigte ein Pfiff der Lokomotive die Station Plum Creek an. Phileas Fogg legte seine Karten auf den Tisch und ging von Mr. Fix begleitet auf die Plattform hinaus. Passepartout folgte den beiden Herren mit zwei geladenen Revolvern. Miss Aouda blieb kreidebleich und verängstigt im Waggon zurück. Auf der gegenüberliegenden Plattform erschien Mr. Foggs Gegner, Colonel Stamp W. Proctor, mit seinen Sekundanten. Aber gerade als die beiden Duellanten auf den Bahnsteig hinuntersteigen wollten, kam der Zugführer aufgeregt angerannt. Nicht aussteigen, meine Herren! Das ist ja doch die Station Plum Creek. Der Zug hat hier keinen Aufenthalt. Wir müssen 20 Minuten Verspätung einholen. Aber ich muss mich mit diesem Herrn duellieren. Tut mir leid, wir müssen weiter. Vielleicht könnten die Herren ihr Duell unterwegs austragen. Im fahrenden Zug? Das wird meinem Gegner möglicherweise nicht recht sein. Das ist mir sogar sehr recht. Kommen Sie, meine Herren. Es war sehr vorausschauend, Passepartout diese Pistolen zu kaufen. Der Zugführer führte die beiden Duellanten, gefolgt von deren Sekundanten, zum Zugende. Der letzte Waggon war nur mit wenigen Reisenden besetzt, die der Zugführer bat, für kurze Zeit den Waggon zu verlassen, da die beiden Herren einen Ehrenhandel auszutragen hätten. Dann gab der Zugführer die Modalitäten bekannt. Mr. Phileas Fogg und Colonel Stamp W. Proctor betreten mit zwei geladenen, sechsschüssigen Revolvern den Waggon. Die Sekundanten verschließen von außen die Waggontüren. Mit dem ersten Pfeifton der Lokomotive wird das Feuer eröffnet. Eine Minute danach werden die Türen geöffnet und man wird sehen, was von den beiden Herren noch übrig geblieben ist. Die beiden Duellanten betraten den Waggon, der hinter ihnen abgeschlossen wurde. Alle warteten nun gespannt auf den Pfiff der Lokomotive. Doch stattdessen waren mit einem Mal wilde Schreie zu hören. Schüsse krachten zwar, doch diese Schüsse kamen nicht aus dem Waggon. Ein Überfall! Überfall! Colonel Proctor und Mr. Fogg stürzten mit vorgehaltenen Revolvern aus dem Waggon. Beiden war es sofort klar, dass es sich bei diesem Tumult um einen Indianerüberfall handeln müsse. Die Sioux ritten laut und schrill schreiend auf den Zug los und sprangen von ihren dahin galoppierenden Pferden auf die Trittbretter und Dächer der mit 100 Stundenkilometern durch die Landschaft rasenden Waggons. Trotz heftigster Gegenwehr waren viele der Reisenden von einer Kugel getroffen oder einem Tomahawk niedergeschlagen worden. Unter den ersten waren der Lokführer und der Heizer. Der Zugführer kämpfte Seite an Seite mit Phileas Fogg und Passepartout. Wir sind alle verloren, wenn der Zug nicht innerhalb von 5 Minuten angehalten werden kann. Der Zug wird stehen bleiben. Das verspreche ich. Nein, Mr. Fogg! Darum kümmere ich mich! Und schon stürmte Passepartout zur Lokomotive vor, kletterte behende zwischen Gepäckwagen und Kohletender. Auf den Puffern stehend löste er die Kupplung und trennte so die Lokomotive von den Waggons. Dann wurden die Notbremsen gezogen und die Waggons blieben kaum 100 Meter vor der nächsten Station, dem Fort Kearney, stehen. Durch die Schießerei war die Besatzung des Forts bereits alarmiert worden und ein Trupp Soldaten ritt heran. Die Indianer machten sich unter lautem Geschrei aus dem Staub. Es hatte ziemlich viele Verwundete unter den Fahrgästen gegeben. Auch Colonel Proctor, der sich wacker geschlagen hatte, war schwer verletzt. Die Verwundeten wurden im Fort sofort ärztlich betreut. Miss Aouda war unverletzt geblieben, ebenso Phileas Fogg. Leider wurden drei Reisende vermisst, unter denen sich auch Passepartout befand. Miss Aouda konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Keine Sorge, meine Liebe. Ich werde unseren Passepartout finden. Tot oder lebendig? Mr. Fogg, Sie glauben... Sie glauben natürlich lebendig. Aber wir dürfen keine Sekunde verlieren. Hauptmann? Sir! Ja, Sir! Es werden drei Reisende vermisst. Wir müssen diese Indianer verfolgen. Ein unmögliches Unternehmen, Sir. Diese Sioux können über Arkansas hinausgeritten sein. Ich habe die Verantwortung über das Fort, das ich nicht ohne Besatzung zurücklassen darf. Aber es geht hier um das Leben von 3 Menschen. Darf ich 50 Menschenleben gefährden, um 3 zu retten? Ob Sie das dürfen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Sie das müssen. Niemand, Sir, hat mir hier Befehle zu erteilen. Gut. Dann werde ich die Sache allein in die Hand nehmen. Mr. Fogg, natürlich Passepartout, aber Sie allein, das ist zu gefährlich. Nein. Das dürfen Sie nicht. Sie wollen den Indianer allein nachreiten, Sir? Wenn es sein muss. Wollen wir denn, dass wir meinen Passepartout umkommen lassen, dem alle hier ihr Leben verdanken? Sei's drum. Einem so tapferen Manne muss geholfen werden. 30 Freiwillige, melden! Es meldeten sich allerdings keine 30 Freiwilligen. Es meldete sich geschlossen die ganze Kompanie. Sodass dem Hauptmann nichts anderes übrig blieb, als selbst eine Auswahl zu treffen. Danke, Captain. Und wenn wir die Gefangenen befreien, haben sich Ihre Männer 1000 englische Pfund verdient. Mr. Fogg! Hey, hey, hooray! Erlauben Sie, dass ich mitkomme, Mr. Fogg. Wenn Sie mir wirklich einen Gefallen tun wollen, Mr. Fix. Aber ja. So würde ich Sie bitten, hier bei Miss Aouda zu bleiben, für den Fall, dass mir etwas zustößt. Und Mr. Fogg drückte der verzweifelten Miss Aouda liebevoll und sanft die Hand, übergab ihr seine Reisetasche mit dem Rest des Geldes und brach mit dem Trupp Soldaten auf. Miss Aouda zog sich in den Wartesaal des kleinen Bahnhofs zurück und dachte voll Wehmut an Phileas Fogg, an seinen stillen Großmut und seine ebenso stille Tapferkeit. Detective Fix hingegen lief nervös auf dem Bahnsteig auf und ab. Ja, ich bin ein Versager. Ein Versager. Dieser Passepartout hat seinem Herrn mit Sicherheit verraten, wer ich wirklich bin. Und jetzt hat er die Gelegenheit beim Schopf gepackt, mich mit dieser Inderin hier allein zurückzulassen und ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Soll ich ihm folgen? Oder soll ich bei dieser Inderin hier bleiben? Und hoffen. Hoffen. Ich bin ein Versager! Doch da begann es zu schneien und der neue Schnee verdeckte alle Spuren. Eine Verfolgung war also sinn- und zwecklos geworden und Detective Fix schritt, so resigniert wie mechanisch, die Straße vor dem Bahnhof auf und ab. Gegen 2 Uhr nachmittags waren von Osten her Pfeiftöne einer Lokomotive zu hören. Lokführer und Heizer hatten zum Glück überlebt und wieder bei Sinnen die Situation erkannt. Die Fahrt konnte trotz dieses schrecklichen Zwischenfalls fortgesetzt werden. Herr Zugführer, sagen Sie, fahren wir jetzt gleich weiter? Sofort, Madame. Ja, aber die Vermissten, unsere Reisegefährten. Madame, ich muss mich an den Fahrplan halten. Wir haben bereits jetzt schon 3 Stunden Verspätung. Und wann kommt der nächste Zug aus San Francisco? Morgen Abend. Morgen Abend. Aber das geht nicht. Das ist zu spät. Sie müssen warten. Wir können nicht warten. Wenn Sie mitfahren wollen, so steigen Sie ein. Nein, ich bleibe hier. Ich warte. Warte hier auf meinen Mr. Fogg. Und so wie ich Mr. Fogg kenne, wird sich sicherlich alles zum Guten wenden. Er wird unseren Passepartout und die anderen heil zu uns zurückbringen. Detective Fix nahm zerknirscht auf einer Bank im Wartesaal Platz, wo er reglos sitzen blieb. Während Miss Aouda trotz Sturm und Kälte immer wieder auf den Bahnsteig hinausging, um nach Mr. Fogg Ausschau zu halten. Gegen 7 Uhr früh waren Schüsse zu hören, die die zurückkommenden Reiter ankündigten. Mr. Fogg! Mr. Passepartout! Oh, bin ich froh, dass Sie wieder da sind. Miss Aouda. Mr. Fogg, Sie sind ein Held. Das war meine Pflicht. Jeder andere hätte genauso gehandelt. Hier, meine Herren, ich habe eine Prämie versprochen und hier ist sie. Danke, Mr. Fogg. Vielen Dank. Mr. Fogg? Hey, hey, hooray! Aber wo ist der Zug? Bereits gestern Abend abgefahren. Und wann kommt der nächste? Leider erst heute Abend. Oh, verdammt! Sind Sie wirklich sehr in Eile, Sir? Allerdings. Sie müssen am 11. Dezember vor 9 Uhr abends in New York sein, um das Postschiff nach Liverpool zu erreichen. Ja, unbedingt sogar. Und Sie haben jetzt 20 Stunden Verspätung. Wir wären mit dem Zug am Morgen angekommen, demnach macht die Differenz 12 Stunden aus, die eingeholt werden müssen. Wollen Sie das versuchen? Und wie? Mit einem Segelschlitten. Ein Einheimischer hat mir heute früh, während ich vor dem Bahnhof auf und ab ging, dieses Transportmittel angeboten. Er könnte uns damit bis zum Bahnhof nach Omaha bringen. Und Mr. Fix brachte Mr. Fogg zu einem Mann namens Mudge, der wenig später in einem nahen Schuppen sein einzigartiges Gefährt vorführte. Es war ein Schlitten, der wie eine kleine Schaluppe getakelt war. Eine Abmachung zwischen Mr. Fogg und Mr. Mudge war schnell getroffen. Einverstanden, Sir. Um 8 steht der Schlitten für Sie bereit, Sir. Bei günstigem Wind flitzte der Segelschlitten mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern über die gefrorene Schneedecke dahin, sodass sich die Passagiere eng aneinander pressen mussten, um nicht den Halt zu verlieren. Was Miss Aouda und möglicherweise sogar Mr. Fogg in keiner Weise missfiel. Das ist genau nach meinem Geschmack, Mr. Mood. Wenn nichts bricht, kommen wir rechtzeitig an. Die Ebene war weit und leer. Nur ab und zu gespenstisch das weiße Skelett eines Baumes. Dann und wann stob ein Schwarm kohlschwarzer Vögel davon. Hören Sie das Singen der Stahlseile, Miss Aouda? Sie sind auf Quint und Oktav gestimmt. Also was Sie alles wahrnehmen, Mr. Fogg. Ich wünsche mir nur, bald ans Ziel zu kommen. Gegen Mittag holte Mr. Mudge die Segel ein. Der Schlitten glitt noch ein paar hundert Meter, dann stand er still. Wir sind da. Dort vorne ist der Bahnhof von Omaha. Von hier fahren mehrmals am Tag Züge an die Ostküste. Mr. Fogg entlohnte Mr. Mudge großzügig. Dann machten sich die vier auf den Weg zum Bahnhof von Omaha, wo bereits ein direkter Zug nach Chicago abfahrbereit stand. Am nächsten Morgen, dem 10. Dezember, um 4 Uhr früh, fuhr der Zug in den Bahnhof von Chicago ein. 1350 Kilometer waren es von Chicago nach New York. An Zügen mangelte es nicht. Und so konnten die vier schon bald in einen Zug nach New York umsteigen. Am 11. Dezember, abends um 11:45 Uhr, traf man in New York am Hudson River ein. Leider 45 Minuten, nachdem das Postschiff China die letzte Möglichkeit, um rechtzeitig in Liverpool anzukommen, ausgelaufen war. Passepartout war am Boden zerstört. Ich allein trage an dieser ganzen Misere Schuld. Ich habe Ihnen nur Hindernisse in den Weg gelegt, statt Sie auf Ihrer Reise zu unterstützen. Das viele Geld, das Sie für mich ausgegeben haben. Nur wegen mir ist diese Wette und das ganze Geld verloren. Beruhigen Sie sich, Passepartout. Wir sehen morgen weiter. Mr. Fogg, Miss Aouda, Passepartout und Mr. Fix fuhren mit der Fähre nach Manhattan und ließen sich mit einer Droschke ins St. Nicholas Hotel am Broadway bringen. Am nächsten Tag, dem 12. Dezember, um 7 Uhr früh, machte sich Mr. Fogg allein auf den Weg, um am Hudson River nach einem Schiff zu schauen, das sie vielleicht nach Europa bringen könnte. Bis zum 21. Dezember, 8.45 Uhr, laut Wette die letzte Frist, waren es nur mehr 9 Tage, 13 Stunden und 45 Minuten. Sollte das Glück Mr. Fogg diesmal verlassen haben? Endlich, am Hafenende, entdeckte er ein schnittiges Schiff. Hey, Mister, sind Sie der Kapitän dieses Schiffes? Ja, der bin ich. Ich bin Phileas Fogg aus London. Und ich bin Andrew Speedy aus Cardiff. Fahren Sie bald ab? In einer Stunde. Mit welchem Zielhafen? Bordeaux. Und Ihre Ladung? Nur Ballast, keine Ladung. Und Passagiere? Keine Passagiere. Ich habe nie Passagiere an Bord. Mach nur Ärger. Ist Ihr Schiff schnell? 11 bis 12 Knoten macht meine Henrietta. Das weiß man überall. Wollen Sie mich nach Liverpool bringen? Mich und 3 andere Personen? Nach Liverpool? Warum nicht gleich nach China? Weil ich nicht nach China will, sondern nach Liverpool. Ich fahre nach Bordeaux. Nach Liverpool. Egal zu welchem Preis. Ja, egal. Aber die Räder der Henrietta? Was heißt hier die Räder? Die Henrietta gehört mir? Gut. Ich möchte die Henrietta chartern. Aber nicht doch. Dann kaufe ich sie Ihnen eben ab. Aber nicht doch. Nehmen Sie uns 4 mit nach Bordeaux? Nein, selbst wenn Sie mir $200 zahlen würden. Ich zahle 2.000. 2.000? Pro? Person? Ja, pro Person. Und Sie sind zu viert? Ja. Wir legen um 9 ab. Wir werden pünktlich sein. Und tatsächlich, als die Henrietta um 9 Uhr auslief, waren alle 4 Passagiere an Bord. Tags darauf, es war nun schon der 13. Dezember, stieg zur Mittagszeit ein Mann auf die Schiffsbrücke, um die Position des Schiffes festzustellen. Aber es handelte sich dabei nicht, wie Sie vielleicht annehmen werden, um Andrew Speedy, den Kapitän des Schiffes. Nein, es war niemand anderer als Mr. Phileas Fogg. Kapitän Speedy war in seiner Kabine eingesperrt und tobte und schrie, dass Gott erbarm. Und das kam so. Mr. Fogg hatte mit seinen Dollarscheinen die gesamte Mannschaft der Henrietta, welche mit ihrem Kapitän ohnehin eher unzufrieden war, auf seine Seite gebracht, um das Schiff übernehmen und Kurs nach Liverpool einschlagen zu können. Wenn nun alles gut ging, das Wetter nicht verrückt spielte, konnte Phileas Fogg in 9 Tagen die 3000 Meilen nach Europa schaffen, um am 21. Dezember in Liverpool zu landen. Am 16. Dezember hatte Mr. Fogg etwa die Hälfte der Überfahrt hinter sich gebracht. Da kam der Maschinist der Henrietta zu ihm auf die Brücke. Sir, unsere Kohle reicht nicht, wenn wir mit voller Kraft bis nach Liverpool kommen wollen. Passepartout, binden Sie den Kapitän los und bringen Sie ihn herauf. Aber seien Sie vorsichtig. Ich werde mich ihm gegenüber verhalten wie zu einem wilden Tier. Die Kohle reicht nicht? Sind Sie da ganz sicher? Ich kenne das Schiff. Weiterhin, volle Fahrt. Aber in spätestens 2 Tagen wird das gesamte Heizmaterial aufgebraucht sein. Glauben Sie mir, ich kenne das Schiff. Egal! Alle Ventile unter Hochdruck setzen. Ei, ei, Sir. Verflucht! Verdammt! Verfluchter zugenäht! Verdammte Faulzung! Verbrecher! Kommen Sie weiter rein! Kapitän! Kapitän Speedy! Wo sind wir? Verflucht doch mal! Ich habe Sie kommen lassen, Sir. Verbrecher, Pirat! Um Sie zu bitten... Seeräuber, Meuterei, um Sie Pirat. Zu bitten, mir Ihr Schiff zu verkaufen. Pirat, Verbrecher! Nein, wie? Bei allen Teufeln der Hölle! Nein! Ich muss es nämlich verheizen. Verheizen? Zumindest die Holzaufbauten. Nein! Wir haben kein Heizmaterial mehr. Mein Schiff verheizen? Mein Schiff ist 50.000 Dollar wert! Ich biete Ihnen 60.000 Dollar. Hier, das sind 5.000 englische Pfund. 60.000? Nun ja. Aber der eiserne Schiffsrumpf bleibt mein Eigentum. Der Rumpf und die Maschinen. Einverstanden? Einverstanden. Und Andrew Speedy aus Cardiff nahm das Bündel Banknoten an sich, zählte nach und ließ es in seiner Tasche verschwinden. Passepartout war kreidebleich geworden und Fix war am Rande eines Herzinfarkts. Kapitän, Folgendes, damit Sie mich vielleicht besser verstehen können. Sie müssen wissen, dass ich 20.000 Pfund verliere, wenn ich am 21. Dezember um 8.45 Uhr abends nicht in London bin. Ich habe mein Dampfschiff in New York verpasst und da Sie sich weigerten, mich nach Liverpool zu bringen, musste ich... Und das war auch gut so, bei allen Teufeln der Hölle. Das war gut so. Es hat mir nämlich ein gutes Geschäft eingebracht. Wie heißen Sie? Fogg. Mr. Fogg. Nun sind Sie Captain. Captain Fogg. Jedenfalls haben Sie was von einem Yankee an sich. Und das Schiff gehört Ihnen vom Kiel bis zur Mastspitze. Aber nur, was aus Holz ist. Einverstanden? Wie abgemacht. Aus der Inneneinrichtung wird Kleinholz gemacht und die Kessel geheizt. Los! Jeder Mann kann sich vorstellen, welche Mengen an Kleinholz benötigt werden, um einen Kessel unter Druck zu halten. An diesem Tag wurden die Kajüten, die gesamten Mannschaftsräume und die Brücke verheizt. Am nächsten Tag, dem 19. Dezember, kamen die Masten, die Sparren und die Rahen an die Reihe. Am 20. Dezember wurde die Reling abgerissen, die Schanzverkleidung, der größte Teil des Decks und was sonst noch am Schiff aus Holz war. Die Henrietta glich nun einem sehr großen, sehr offenen und sehr leeren Kahn. Phileas Fogg blieb nur mehr ein einziger Tag, um London rechtzeitig zu erreichen. Da vor uns! Da liegt Queenstown. Die Leuchttürme dort drüben? Ja. Können wir den Hafen anlaufen? Ja, aber erst in 3 Stunden. Wir müssen die Flut abwarten. Gut, dann warten wir. Im irischen Hafen Queenstown löschten die großen Überseedampfer ihre Postfracht. Die Fracht wurde in bereits wartenden Expresszügen nach Dublin gefahren und von da in Schnellbooten nach Liverpool verschifft, wo sie 12 Stunden vor den Überseedampfern ankam. So jedenfalls hatte es Phileas Fogg nach gründlichem Studium seines Bradshaw's Continental Railway Steam Transit and General Guide herausgefunden. Ein Vorsprung, den er sich zunutze zu machen gedachte. Gegen 1 Uhr lief die Henrietta mit der Flut in den Hafen von Queenstown ein und man bestieg einen Expresszug nach Dublin, wo man, kaum angelangt, ein Expressschiff nach Liverpool bestieg. Am 21. Dezember, kurz nach 11:30 Uhr mittags, ging Phileas Fogg endlich an Land. Bis London waren es nun nur noch 6 Stunden. Mr. Phileas Fogg. Ja, was wollen Sie, Mr. Fix? Sie sind doch Mr. Phileas Fogg. Ja, Sir, der bin ich. Im Namen der Königin. Sie sind verhaftet. Mr. Fix, jetzt... Im Namen der Königin. Sie, gemeiner Schuft, Sie, was fällt Ihnen ein? Meine lieben Mr. Fogg verhaften? Also... Die ganze Reise über hat er auf Ihr Wohl gesehen. Nun, das wird sich alles in kurzer Zeit aufklären, meine Liebe. Aber Ihre Wette... Meine Liebe... Die Zeit wird knapp. Und Ihre Ehre. Folgen Sie mir. Phileas Fogg kam in eine Zelle im Zollgebäude von Liverpool. Dort sollte er die Nacht abwarten, ehe man ihn nach London bringen würde. Er legte seine Uhr vor sich auf den Tisch und beobachtete ihre Zeiger. Die Lage war düster. Rettung? Flucht? Um 2.32 Uhr war im Zollgebäude Lärm zu hören. Die Zellentüre wurde aufgesperrt. Miss Aouda, Passepartout und Mr. Fix stürzten herein. Sir, ich bin schwer in Ihrer Schuld. Sir, entschuldigen Sie. Ein Irrtum. Eine bedauerliche Verwechslung. Der Dieb. Seit 3 Tagen. Der richtige Dieb ist bereits verhaftet. Sie sind frei, Sir. Daran hatte ich niemals gezweifelt. Aber Sie, Mr. Fix, sind ein Dieb. Sie haben uns Zeit gestohlen. Phileas Fogg erhob sich, ging auf Detective Fix zu und machte zum ersten und vermutlich letzten Mal in seinem Leben eine blitzartige Bewegung, indem er mit seinen beiden Fäusten einen einzigen gewaltigen Schlag auf die Kinnspitze des Detectives setzte. Auf den Punkt! Ha! Eindeutig K.O. Ich wusste immer, dass Sie ein Held sind, mein lieber Phileas Fogg. Und schon im nächsten Moment hatten Mr. Fogg, Miss Aouda und Passepartout das Zollgebäude verlassen, sprangen in eine Droschke und befanden sich wenige Minuten später am Bahnhof von Liverpool. Der letzte Schnellzug nach London war um 2.40 Uhr abgefahren. Mr. Fogg mietete einen Sonderzug nach London. Doch als sie in London eintrafen, war es 8:09 Uhr. 8:50 Uhr. Die Wette ist verloren. Gehen wir nach Hause. Mit seiner gewohnten, unerschütterlichen Ruhe hatte Phileas Fogg auch diesen letzten Schlag hingenommen, der seinen völligen Ruin bedeutete. Nachdem im Hause Savile Row No. 7 für Miss Aouda ein Zimmer zurechtgemacht worden war und Mr. Fogg sich in sein Zimmer zurückgezogen hatte, war Passepartout augenblicklich in sein Zimmer geeilt, um die Gasheizung abzustellen, die ganze Zeit über gebrannt hatte. Die Nacht verbrachte Passepartout vor der Tür seines Herrn wie ein Wachhund. Passepartout, richten Sie für Miss Aouda das Frühstück. Ich selbst werde heute nur eine Tasse Tee und eine Scheibe Toast zu mir nehmen. Gnädiger Herr. Und sagen Sie bitte Miss Aouda, dass ich erst abends ein paar Worte mit ihr wechseln kann, da ich den ganzen Tag benötigen werde, um meine Angelegenheiten zu ordnen. Gnädiger Herr, lieber Mr. Fogg, ja. Verdammen Sie mich, ich trage die Schuld an all dem. Ich gebe niemandem die Schuld. Aber jetzt gehen Sie. Den ganzen Tag über machte das Haus einen unbewohnten Eindruck. Und zum ersten Mal kam Mr. Falk, obwohl er in London war, nicht in den Club. Um 19:30 Uhr abends ließ er fragen, ob Miss Aouda ihn empfangen möge. 5 Minuten saß er ihr stumm gegenüber. Dann blickte er sie lange an. Können Sie mir verzeihen, Madam, dass ich Sie hierher nach England gebracht habe? Mr. Falk, was ist das für eine Frage? Hören Sie mir bitte zu. Als ich den Gedanken fasste, Sie nach England zu bringen, war ich noch reich und hatte die Absicht, Ihnen einen Teil meines Vermögens zur Verfügung zu stellen. So hätten Sie sorgenfrei und unabhängig hier leben können. Jetzt allerdings, da ich völlig ruiniert bin. Können Sie mir denn verzeihen, dass ich Sie begleitet habe und dass ich ja vielleicht mit Schuld bin an all den Verzögerungen? Sie durften nicht in Indien bleiben, Madam. Ich kann Sie nur mehr bitten, das anzunehmen, was mir noch geblieben ist, so wenig es ist. Nein, Mr. Falk, was wird aus Ihnen? Wovon werden Sie leben? Ich brauche nichts. Nun, ein Mann wie Sie, der hat Freunde. Ich habe keine Freunde, Madam. Eltern, Verwandte. Ich habe keine nahen Verwandten mehr. Gibt es denn keine Menschenseele, der Sie Ihr Herz ausschütten könnten? Heißt es denn nicht, geteiltes Leid ist halbes Leid? So sagt man, Madam. Mr. Falk. Miss Aouda? Wollen Sie mich als Ihre Verwandte, Freundin? Miss Aouda? Als Ihre Frau. Madam. Ja. Oh, Mr. Falk. Phileas. Mein Phileas. Passepartout wurde herbeigeläutet und stand augenblicklich in der Tür. Mr. Falk und Miss Aouda hielten sich an den Händen. Und Passepartout begriff sofort. Sein breites Gesicht strahlte wie die Mittagssonne über den Tropen. Glauben Sie, Passepartout, dass es nicht zu spät ist, Pfarrer Wilson zu benachrichtigen? Für so etwas ist es nie zu spät. Sogar sonntags 8:05. Also ein Aufgebot für morgen Montag. Wäre Ihnen das recht, Miss Aouda, morgen Montag? Morgen Montag? Ja, mein Phileas. Passepartout war schon zur Tür hinaus und lief überglücklich darauf los. Um genau 8:20 Uhr, wie von Furien gejagt, aus dem Pfarrhaus zu stürzen. In nur wenigen Minuten war er zurück im Haus Savile Row No. 7 und brach außer Atem vor Mr. Falk zusammen. Was ist los, Passepartout? Sir, die Heirat! Unmöglich! Unmöglich? Morgen! Montag! Unmöglich! Aber warum? Weil morgen... Morgen ist Sonntag! Montag! Nein, heute! Heute ist Samstag! Samstag? Unmöglich! Doch, Sie haben sich um einen Tag verrechnet. Wir sind 24 Stunden früher angekommen, aber jetzt bleiben nur mehr 10 Minuten. Dabei packte Passepartout seinen Herrn beim Kragen und zerrte ihn hinaus. Phileas Fogg rannte mit Passepartout mit, ohne überhaupt zum Nachdenken zu kommen. Die beiden sprangen in eine Droschke, Mr. Fogg versprach dem Kutscher 100 Pfund Prämie und mit Rasanz ging es in Richtung Reformclub, wo seine 5 Whist- und Wettpartner bereits seit 9 Stunden versammelt waren, um auf ihren Wettgegner zu warten. Als die große Uhr im Salon 8:35 Uhr anzeigte, erhob sich Andrew Stewart. In 10 Minuten, meine Herren, ist die Frist abgelaufen. Wann ist der letzte Zug aus Liverpool angekommen? Um 7:23 Uhr. Der nächste kommt erst nach Mitternacht an. Nun, wenn Mr. Fogg mit dem Zug um 7:23 Uhr angekommen wäre, müsste er jetzt schon hier sein. Ich darf daraus schließen, dass wir die Wette gewonnen haben. James, ich glaube, Sie können den Champagner bringen. Sehr wohl, Sir. Warten wir ab. Mr. Fogg ist ja für seine Pünktlichkeit bekannt, sodass es mich nicht wundern würde, ihn erst in der allerletzten Minute den Club betreten zu sehen. Ach, dieses ganze Unternehmen war unsinnig. Er selbst mag ja durchaus die Pünktlichkeit in Person sein, aber all die Umstände, die er nicht beeinflussen kann. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir kein einziges Telegramm von ihm erhalten haben. Mr. Falk hat die Wette verloren, eindeutig. Gestern ist die China aus New York in Liverpool angekommen. Das einzige Schiff, mit dem Mr. Fogg hätte kommen können. Hier habe ich die Shipping Gazette mit der Passagierliste. Der Name Phileas Fogg ist nicht zu finden. Und wir brauchen morgen nur mehr Mr. Foggs Scheck bei den Gebrüdern Baring einzulösen. Jedenfalls in 2 Minuten. Das Pendel der großen schwarzen Uhr schwang regelmäßig hin und her. 8.44 Uhr. Noch 1 Minute. Jeder der Anwesenden konnte das Ticken im Sekundentakt hören und mitzählen. Nur mehr 50 Sekunden. Sekunden vor der vereinbarten Frist öffnete sich die Tür. Guten Abend, Gentlemen. Das Pendel der großen Uhr hatte die 60. Sekunde noch nicht erreicht, als Phileas Fogg mitten im Salon stand, womit er die Wette über 20.000 Pfund tatsächlich gewonnen hatte. Aber, Mr. Fogg, wenn ich mir eine Frage erlauben darf. Danke, James. Wie hätte ein so überaus pünktlicher Mensch wie Sie sich um einen Tag verrechnen können? Die Erklärung ist sehr einfach, James. Ich hatte auf meiner Reise, ohne dass es mir bewusst geworden war, einen Tag gewonnen. Und zwar deshalb, weil ich nach Osten gereist war. Das ist mir überaus peinlich, James. Phileas Fogg hatte also 20.000 Pfund gewonnen. Aber da er für die Reise fast 19.000 ausgegeben hatte, blieb ihm nur ein Gewinn von 1.000 Pfund, die er an Passepartout und sogar an Detective Fix verteilte. Der Ordnung halber zog er Passepartout die Rechnung für die 1.896 Stunden brennende Gasheizung ab. 500 Pfund minus 80 Tage à 2 Schilling macht 160 Schilling macht... Noch am selben Abend hatte er ein intimes Gespräch mit Miss Aouda. Liegt Ihnen immer noch etwas an unserer Heirat, Miss Aouda? Diese Frage muss ich Ihnen stellen, Mr. Fogg. Jetzt sind Sie wieder reich. Verzeihen Sie, aber alles gehört Ihnen. Denn wenn Sie nicht von der Heirat gesprochen hätten, wäre Passepartout nicht zu Pharaoh Wilson geeilt. Ich wäre nicht über den Irrtum aufgeklärt worden. Und... Und? Lieber Mr. Fogg? Liebe Miss Aouda? Natürlich fand die Hochzeit 48 Stunden später statt, bei der natürlich Passepartout Trauzeuge war. Am nächsten Morgen, bereits bei Tagesanbruch, wagte Passepartout an die Tür des frisch vermählten Ehepaares zu klopfen. Was gibt es denn, Passepartout? Das werde ich Ihnen sagen. Sir, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, denn ich bin darauf gekommen... Worauf denn? Dass wir die Reise um die Erde auch in 69 Tagen hätten schaffen können. Ich weiß, Passepartout. Wenn wir auf dem 50. Breitengrad geblieben wären, auf dem London liegt, hätte die Strecke nur 18.000 statt 39.000 Kilometer betragen. Aber wir wären nicht durch Indien gekommen. Und Mr. Fogg verschwand im Schlafzimmer und verschloss hinter sich leise die Tür. In 80 Tagen um die Welt. Hörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Jules Verne in der anonymen Übersetzung der deutschen Erstausgabe. Es spielten James, Peter Fricke, Mr. Phileas Fogg, Axel Mielberg, Passepartout, Boris Aljenowitsch, Detective Fix, Peter Gröger, Miss Aouda, Effi Rabsilber, Konsul Walter Niklaus, Sir Francis Cromarty, Dieter Bellmann, Mahut, Torben Kessler, Richter in Kalkutta, Günther Grabert, John Bunsby, Lotse in Hongkong, Thomas Neumann, Konsul in Yokohama, Jürgen Thormann, William Betulka, Zirkusdirektor, Edwin Marian, Colonel Proctor, Hans-Jürgen Hörig, Andrew Speedy, Kapitän der Henrietta, Martin Semmelrogge, sowie die Herren im Reformclub zu London, Thomas Flanagan, Hilmar Eichhorn, Guthrie Rolfe, Jürgen Hensch, Andrew Stewart, Wolfgang Pampel, John Sullivan, Wolf-Dietrich Rammler, Samuel Follentin, Frank Arnold. Außerdem wirkten mit Dieter Wien, Ravinder Gidder, Shudit Shuduri, Udo Kroschwald, Wolfgang Grosse, Siegfried Voss, Yu Fang, Rainer Heise, Thomas Just, Karl-Heinz Koinski, Henning Peker, Fang Liang, Jörg Malchow, Danne Hoffmann, Hans-Joachim Hegewald, Eva Weißenborn und andere. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina, Dramaturgie Thomas Fritz, Originalaufnahmen aus Indien Peter Panke, Musik Rudolf Schmücker. Es spielte das Deutsche Filmorchester Babelsberg unter Leitung von Oliver Pohl. Ton André Lühr, Thorsten Weigelt, Jean Tschimtschak und Andreas Meinitzberger. Technik Christian Grund. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Stefan Dutt. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2005.